Major, wie stehen diesmal meine Chancen? Man wird sehen, Monsieur Chauvin. Was macht er heute für einen Eindruck? Wie immer. Also wieder Fehlanzeige? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Spricht er eigentlich mit Ihnen? Er sieht mich an. Als ich jung war, arbeitete ich kurze Zeit bei einem Abdecker. Verwundete Pferde hatten solch einen Blick. Aber warum hat er das getan? Warum? Er ist ein armer Teufel, der Mann. Mitleid, Sie, Caillou? Nicht gut in meinem Beruf, ich weiß. Ganoven bewachen einen Beruf, einen Job, Caillou, nicht mehr. Immerhin mache ich ihn nun schon 10 Jahre. Ich weiß. Damals hat Ihnen irgend so ein Strolch das Bein zerschossen. Polizeidienst war nicht mehr drin und Sie gingen hierher. Aus Rache, habe ich immer gedacht. Streifenpolizist oder Gefängniswärter. Wo liegt da ein Unterschied? Sie haben also Mitleid mit dem Mann. Wieso? Und warum verteidigen Sie ihn? Sie sind doch kein billiger Anwalt mehr. Ein großherziger Klient hat vom Schicksal des Mannes erfahren und bezahlt mich. Doch ich kann diesem Mann nur helfen, wenn ich weiß, warum er es getan hat. Nun, mein Freund, du siehst, ich bin wieder da. Guten Tag, Monsieur. Heute gesprächiger, mein Bester. Gut, fangen wir nochmal von vorne an. Ich habe Zeit, viel Zeit. Und viel Geduld. Nun, wovor hast du denn Angst? Als ich erwachte in Paris, lag ich auf den großen Stein. Du meinst den Fußweg? Mit einer Hand suchte ich etwas. Wie blind tastete ich umher. Jemand trat mit dem Schuh auf diese Hand, um weh zu tun, böswillig. Ich schrie. Mehrere Male schrie ich laut auf. Was hast du geschrien? Von sehr weit hörte ich die Sirene. Ja, das war der Funkwagen. Die Sirene kam näher. Immer näher. Und dann wieder, als führe sie ganz woanders hin, käme nie bei mir an. Hindernisse, verbotene Durchfahrten, Absperrungen, Barrikaden, Gedränge. Leute bilden ein Spalier. Die Sirene war immer noch weit weg. Ja, erzähl weiter. Na komm schon! Die beiden Polizisten packten mich und hoben mich hoch. Sie stießen die Umherstehenden zurück. Und dann saß ich in ihrem schwarzen Auto. Auf dem Dach drehte sich das gelbe Licht. Gitter um mich, eingeschlossen. Und Ilians Gesicht. Ich kann dir nicht helfen, mein Freund. Nicht mehr. Deine Augen, Ilian. Was ist mit meinen Augen? Sag's mir. Deine Hände. Rau wie die Pfoten der Katze zwischen den Krallen. Vom Schreibmaschine schreiben. Berühre mich. Bleib ruhig, Liebste. Bleib ganz ruhig. Geh nicht fort, hörst du? Geh nicht! Ich bleibe bei dir. Keine Angst. Immer bleibe ich bei dir. Die Sirene heulte auf. Genau über meinem Kopf. Ganz laut. Du wurdest. Ich sah durch das Gitterfenster Leute vorbeirasen. Und Autos. Immer wieder Autos. Hunderte, Tausende. Und zum ersten Mal, seit ich in dieser Stadt war, machten sie Platz für mich. Für mich. Ich wünschte mir, lange so zu fahren. Wie soll das heißen? Du warst zufrieden, dass man dich verhaftet hat? Ich kam in ein Haus. In ein verschlossenes Zimmer. Die ganze Nacht habe ich gewartet. Ich wollte mich erinnern, aber da war nur meine Hand. Meine Finger tasteten zwischen Schuhen auf den Stein herum. Ilians Gesicht und ihre Hände. Sie suchten auch wie blind auf der geteerten Straße, aber was? Ihren Ring? Ihren Arm, Ralf? Nun wollen wir mal über das Messer sprechen. Das hatte ich im Wegrennen weggeworfen. Die Leute schrien. Ein Stückchen weiter haben sie mich gefasst und zu Boden geworfen. Und als du auf der Erde lagst, sollst du geschrien haben, bringt sie um. Was hast du damit gemeint? Wen? Nein, mich soll man töten, habe ich geschrien. Wie eine Maus, wie eine Ratte. Das ist doch ein Widerspruch, da steht doch Aussage gegen Aussage. Die ganze lange Reise ist zu Ende. Der schwarze Wagen mit dem gelben Licht und der Sirene hat mich hierher gebracht. In diese Mauern. Wo bist du, Iljan? Hier. Ewig jung, ewig schön, ewig reich, ewig berühmt und geliebt. Warum sagst du das immer? Nicht immer, mein Freund. Nur wenn mich etwas ärgert oder wenn ich Schwierigkeiten habe. Und es hilft dagegen? Nein. Aber ich tue es trotzdem. Doch das verstehst du nicht, was? Weißt du eigentlich, was du getan hast? Fast nie. Denke ich in dieser Zelle an mein früheres Leben. An das Leben in den Bergen, in dem anderen Land, auf dem Dorf. Und wenn ich daran denke, ist mir jedes Mal, als ob das dort ein anderer gewesen wäre. In den Akten steht in deinem früheren Leben, in dem anderen Land, gibt es eine Frau und ein Kind. Warum hast du sie verlassen? Wir wollten auch ein Auto haben. Oft haben wir uns nach der Arbeit an die Landstraße gesetzt, um sie vorbeisausen zu sehen mit voller Geschwindigkeit. Die roten, blauen, weißen Autos. Wir hatten ja nur das Pferd. Du bist jetzt genau ein Jahr und 7 Monate in Paris. Ich fuhr mit dem Autobus, dem Schiff und dem Zug. Die Frau und der Sohn sollten später nachkommen, wenn ich eine Wohnung hätte. Ich kam auf dem Bahnhof mit der großen Uhr an. Den Lyoner Bahnhof, den meinst du doch. Aber auf der ganzen Zugfahrt habe ich nur ein Pferd gesehen. Eins allein hinter einer Hecke. Wie verloren oder vergessen. Überall Traktoren, Maschinen, Autos, Eisenbahnen, Flugzeuge. Mit den Autos fuhr unser Zug um die Wette. Sie verschwanden mal in einer Kurve einer Senke hinter einem Wald, aber wir holten sie ein. Immer. Du bist vorher noch nie mit einem Zug gefahren? Ich bin immer nur hinter dem Flug hergegangen. Du warst auch noch nie in einer großen Stadt. Als die vielen Häuser auftauchten und die Leute im Zug sich anzogen? Ja, sprich weiter. Auf den Straßen drängten sich Autos, wie um in einen Trichter hineinzufahren. Dann wieder Plätze mit Bäumen, Cafés, Garagen, Gärten, eine Fabrik, alte Ziegelschornsteine, rötliche Mauern, neue Häuser mit Glasdächern, ganz weiß. Alles war so, dass ich nicht mehr wusste, ist das ein Ort zum Arbeiten oder zur Erholung? Und dann ist der Zug in einen großen Graben hineingefahren. Alles war lange dunkel. Doch ich war glücklich. Warum hast du dann zu Protokoll gegeben, die Stadt sei für dich wie eine Spinne gewesen? Eine seltsame Idee, findest du nicht? Als ich aus dem Bahnhof trat und den Koffer absetzte, flammten Lichter an allen Straßen auf, mit einem Schlag. Und jetzt schien alles noch schneller zu gehen. Ein Auto kam, bremste. Der Fahrer schrie. Um mich drehte sich alles. Ich wagte mich keinen Schritt weiter. Und dann hat mich jemand angesprochen. Ja? Gleich, als ich ihn ansah, habe ich an eine Spinne gedacht, an eine kleine Spinne voller Gift. Böse. Ich hielt meinen Koffer ganz fest. Du fühltest dich also in der großen, unbekannten Stadt Paris verloren. Das willst du doch sagen, hm? An einer Wand sah ich etwas Großes, Farbiges. Ein Viereck mit Linien, die sich kreuzten und an den Rändern endeten. Wie ein Spinnennetz. Hast du den wiedergesehen, den du die Spinne nennst? In der Stadt habe ich später viele wie ihn getroffen. Manche versteckten sich ganz hinten in einem Büro, andere hinter einem Schalter, wieder andere in einem Hotel. Aber alle sahen mich ganz regungslos an. Und warteten auf den Augenblick. Sie waren nicht schrecklich, sie versuchten nur böse zu sein. Die schrecklichste Spinne ist sie, die Stadt selbst. Schmeckt's? Hm? Ja, ausgezeichnet. Kommt Pierre heute Abend nicht? Ist mit Studienfreunden unterwegs. Mhm. Ach, hat Richard angerufen? Ja. Ich habe alles notiert, liegt auf deinem Schreibtisch. Na, ist ungeduldig, was? Sehr. Er will die Story mindestens 10 Tage vor dem Prozess herausbringen. Er vergisst, dass ich Anwalt bin und keiner seiner Star-Reporter. Warum hast du dich überhaupt darauf eingelassen? Das ist ein gutes Geschäft. Und eine Gefälligkeit für einen meiner besten Klienten. Und was soll dabei herauskommen? Ganz einfach. Richard hat den Wunsch, seinem neuen Blatt einen progressiven Anstrich zu geben. Also ergreift er Partei für das Schicksal dieses unbekannten algerischen Landarbeiters. Er engagiert und bezahlt mich als Verteidiger und gleichzeitig als Informant. So kann er die Story vor jeder anderen Zeitung groß aufziehen. Hast du denn bisher mehr erfahren, als in den Akten steht? Kaum. Ja, wahrscheinlich ein Neurotiker, der Mann. Großstadtpsychose. Moderne Zivilisation wird in seinem Bewusstsein zu einem kreatürlich-personalen Schreckgespenst. Du hättest Richards Angebot nicht annehmen sollen. Ach. Und warum nicht, meine Liebe? Es könnte deinem Ruf schaden. Außerdem unsere geplante Urlaubsreise wird... Reise. Die holen wir nach. Aha. Und Progressivität. Vielleicht hat Richard da einen guten Instinkt. Kann sich heute auch auszahlen. Der Fall ist doch zu klein, um große Aufmerksamkeit zu erregen. Einer der zigtausend Gastarbeiter, insofern sicher ein Normalfall. Aber genau darin liegt auch seine Explosivität. Noch ein Glas Wein? Ja, ich schenke mir selber einen, danke. Noch eine Scheibe Fleisch? Nein, danke. Kann ich morgen deinen Wagen haben? Ich will Lucille besuchen. Na, meinetwegen. Ich muss sowieso wieder ins Gefängnis. Gib zu, du kommst nicht weiter. Ja und nein. Weißt du eigentlich, dass ich vor über 30 Jahren... auch einmal wie dieser Mann nach Paris kam? Nein. Du hast darüber nie gesprochen. Meine Mutter hatte unten im Süden ein paar Weinhänge und noch ein Stück Land, um das schon zu Lebzeiten meines Vaters ein erbitterter Streit tobte. Der einflussreichste Mann des Ortes war ihr Gegner und hängte uns einen Prozess an. Meine Mutter wäre verloren gewesen, doch es standen Gemeindewahlen vor der Tür. Ich war 17 damals. Meine Zukunft waren die paar Weinhänge und das Stück Land. Ein Wahlgegner des einflussreichen Mannes verschaffte meiner Mutter kostenlos einen hervorragenden Pariser Anwalt. Zu viele Freunde und Bekannte sympathisierten mit meiner Mutter. Ihre Stimmen wollte sich der großzügige Gönner sichern. Und der Anwalt aus Paris gewann den Prozess. Sein Auftreten vor unserem Provinzgericht, da blieb mir ein unvergessliches Schauspiel. 10 Minuten dauerte alles. Tja, 3 Wochen später bin ich von zu Hause ausgerissen in Richtung Paris. Ich ging sofort in das Büro dieses Anwalts, er erkannte mich nicht. Als ich von meinem Wunsch sprach, ihm nachzueifern, da lachte er, aber er half mir. Ich durfte bei ihm im Büro arbeiten. 5 Jahre später begann ich zu studieren. Nebenbei verdiente ich mir dafür nicht gerade leicht das Geld. Denn der einflussreiche Mann in unserem Ort hatte meiner Mutter ihren Triumph nicht verziehen. Er ruinierte sie. Und ihr Gönner war inzwischen aus der Lokalpolitik ins Wirtschaftsleben von Paris umgestiegen. Man sieht dir deine Vergangenheit nicht mehr an. Ich hatte sie auch bis heute bei mir selbst ausgelöscht. Ein weiterer Grund, die Finger von diesem Fall zu lassen, mein Lieber. Du wirst mir dabei zu gefühlsselig. Bleiben wir bei den Fakten. Du warst angekommen in Paris, brauchtest nun aber Unterkunft und Arbeit. Ein Kamerad aus meinem Nachbardorf lebte schon lange in Paris. Er hatte mir in einem Brief aufgeschrieben, was ich tun sollte. Ganz genau aufgeschrieben. Ich nahm also die Metro. Da steige ich um, dort bleibe ich stehen, von da ab zähle ich 5 Stationen und... Weil ich immer im Metroschacht bleiben musste, kam ich mir langsam wie eine Raupe vor, die unter den Mauern und Häusern herumkriecht. Der Zug hielt. Station Italie. Der Zug fuhr wieder an. Elazier. Aber auf jeder Station sah ich dieselben Bilder. Dieselbe Maschine, in derselben Küche, denselben glänzenden Schuh, dieselbe Frau mit demselben Lächeln und derselben Dose, die... Selbe Flasche mit demselben dicken Bauch, als ob du sie... Du kamst aber schließlich nach Boulogne und trafst deinen Kameraden. Nein, so war's doch. War auf Arbeit und hatte mir einen zweiten Brief geschrieben und... Ich ging wieder zur Metro runter, stieg wieder um, zählte wieder die Station und... Als ich am anderen Ende der Stadt ankam, fand ich fast dieselbe Straße, dieselben kleinen Bäume, dieselben ziegelsteinfarbigen Häuser, als ob ich umsonst gefahren wäre. Paris ist eine große Stadt, mein Lieber. Darauf musstest du doch gefasst sein. Über 9 Millionen leben hier. Und ich, Monsieur, wer bin ich? Ich stellte den Koffer unter eine Laterne und wollte wissen, wer ich war. In mir gab es nur noch diese Kreuzung, diese Biegung. So als ob ich jetzt gleichzeitig die Treppe zur Metro war, die erleuchtete Station, die grüne und rote Lampe. Nur einen einzigen festen Punkt gab es. Meinen Koffer. Meinen Koffer mit meinem Namensschild. Moment mal. Du hattest die Gewissheit, Arbeit zu bekommen. Das ist viel für Paris. In einer alten Fabrik zwischen einem Baum und 2 Schornsteinen war die Unterkunft. Eine Baracke, darum hohe Mauern wie beim Militär. Ich zeigte meinen Brief vor. Dann musste ich unter der kleinen Treppenlampe warten, bis einer der Schlafenden aufstand und mir seinen Platz überließ. Die anderen machten es wie ich. Nach einer Woche gab mir mein Kamerad eine Adresse. Das war Anfang Oktober, nach der Weinlese. Na bitte. Du hattest alles erreicht, was du wolltest. Und in den folgenden 3 Monaten ist ja auch nichts Nachteiliges über dich bekannt geworden. Im Gegenteil. Im Büro händigten sie mir eine Karte aus mit der Nummer der Werkhalle und dann gab es an diesem Tag und allen folgenden die Arbeit, die Maschinen, den Lärm, die Anordnung... Die Kantine, die Sirene, um zu beginnen und aufzuhören. Hunderte wie ich, die arbeiteten, Kameraden. Wir sprachen über Fußball, Pferde, die Arbeit, Frauen. Gib zu, du warst zufrieden mit deiner Anstellung als Hilfsarbeiter. Eines Tages, ohne Grund, haben sie mich vom Band weggenommen. Ohne Erklärung. Ich bekam eine andere Arbeit, ganz hinten im Werk, im Lager. Neben der Autobahn. Daran ist nichts Erstaunliches. Sicher eine arbeitsorganisatorisch notwendige Maßnahme. Es war eine ruhige Arbeit. Nur, da gab es nichts zu lernen. In einer Ecke saß einer am Telefon, Albert. Und er sagte mir von Zeit zu Zeit, ich solle diesen oder jenen Kasten in eine Werkhalle tragen. Ich nahm den Kasten und trug ihn fort. Und so ging das den ganzen Tag. Jeden Tag aufs Neue. In der Halle war ein kleiner Gang mit einem geschlossenen Fenster. Dahinter, am Fuß der Werkmauer unter einer großen Brücke, die Autobahn. Ich sah immer und immer wieder auf die Autobahn. Ich hatte Angst. Als ob ich im Voraus wüsste, sie würde mich eines Tages töten. zu schlagen. Was denn, was denn? Willst du jetzt behaupten, dass du das Unglück geahnt hast? Abends stand ich auf der Brücke und sah hinunter auf die Autobahn. Sie war wie eine Grube, in die man Ratten und Schlangen wirft, damit die sich ineinander verbeißen. Manchmal bekam ich sogar Lust, von der Brücke herunterzuspringen, in diese Schlangengrube, um nicht mehr die Angst zu spüren, um alles zu vergessen. Was soll denn das nun wieder? Du hattest eine geregelte Arbeit. Du bekamst regelmäßig Lohn. Du hattest allen Grund, dich an dein neues Leben zu gewöhnen. Aber nein, du willst 2 Monate später alles aufgeben. Bleibst einfach zu Hause. Gehst ein paar Tage nicht ins Werk. Warum? Manchmal gab es lange Autoschlangen, Stockholm. Lange gelbrote Lichterraupen. Das sah aus, als wären alle krank. Oder sogar tot. Vielleicht vom Auspuffgas. Aber sie fuhr weiter, die große Schlange, in alle Straßen, in die ganze Stadt. Wie um sie zu erwürgen. Verstehen Sie, Monsieur? Wie um sie zu erwürgen? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Dir ging es doch gut, oder? Das mit der Schlange habe ich später auch einmal Eliane zu erklären versucht. Weißt du, mein Freund, wenn da einer eines Tages hineinfällt in deine Grube, der wird nicht nur einmal überfahren, sondern viele Male. Aber Eliane... Doch, viele Male. Wie ein Hund auf der Straße, verstehst du, wie ein Hund. Gut, gut, du fühltest dich einsam. Naja, da wird man fast verrückt, glaubt es jedenfalls. Doch, der Mensch kann viel aushalten. Sie, Monsieur, Sie sind von hier. Sie sind an alles gewöhnt. Ich war auch nicht immer in dieser Stadt. Ich kam mal genauso an wie du. Stand da wie du. Aber da darf man doch... Da darf man sich doch nicht gehen lassen. Nicht gleich aufgeben. Da muss man einfach wissen, was man will. Jeden Morgen die Metro. Treppen, Gänge. Mit mir Tausende, als wären wir Tiere auf einem Laster, der zur Abdeckerei fährt. Alle bei jeder Biegung zusammen zur Seite gedrängt, alle aneinander geklebt. Alle zusammen und trotzdem jeder allein in seinem Gehäuse aus Schmerz, Freude und Sehnsucht. Ist das vielleicht doch eine Krankheit? Du hättest einfach versuchen müssen, deine Familie nachzuholen. Eine Wohnung suchen. Ich las jeden Morgen die Anzeigen. 2 kleine Zimmer, Küche, Fenster. Aber jedes Mal die Antwort, nein, schon vermietet, nur an Alleinstehende, Monate vorausbezahlen, immer ein anderer Grund. Übrig blieben die Träume von einer Wohnung. Ich habe Jahre gebraucht, um eine heutige Wohnung zu finden. Man muss suchen, darf nicht aufgeben. Das ist alles, das ganze Geheimnis. Wenn man nur noch eine Maschine ist, Monsieur... 8 Stunden in der Fabrik und 8 Stunden in der Baracke, da vermischen sich schließlich alle Tage. Der Kalender verblasst, die Erinnerung auch. Nur der Schmerz nicht. Ich sah die Fotos an, aber sie blieben leblos. Ich konnte mir meinen Sohn nicht mehr vorstellen, hörte ihn nicht mehr sprechen, lachen, rufen. Genauso war es mit meiner Frau. Es liegen Beweise vor, dass du regelmäßig nach Hause geschrieben hast. Du hast auch Geld geschickt. War ich das wirklich? Was soll der Unsinn? Ich staunte, dass jeden Tag zwar alle Welt schrie, fluchte, forderte, aber jeder Mann am anderen Tag zur Metro zurückkehrte, zur Arbeit. Tja, aber das ist doch kein Grund, durchzudrehen. Die Menschen kamen mir alle vor, als hätten sie von dem Kraut gegessen, das einschläfert. Und deshalb fand jeder dieses Leben normal, ich auch. Ich sagte was von Krankheit und kehrte nach einigen Tagen ins Werk zurück. Sie haben mich wieder genommen. Chaval? Ich bin's, Richard. Willst du mich wieder mahnen? Mich wenigstens erkundigen, warum du dich nicht meldest. Tja, weißt du... Schwierigkeiten? Nicht direkt. Na komm, ich bin keiner deiner Kollegen, den du Wahrheiten dosiert verabreichen musst. Du hättest lieber einen deiner Leute nehmen sollen. Mir genügt es schon, den Mann vor Gericht zu verteidigen. Und für eine solche Lappalie hätte ich nicht dich zu engagieren brauchen. Dafür haben wir Pflichtverteidiger. Nein, mein Lieber, du schreibst mir einen Exklusivbericht in Form eines verkappten Interviews, versteht sich, über deine Begegnung mit diesem Mann. Du weißt, es geht um das progressive Image meiner neuen Zeitschrift. Ich bin Anwalt und kein Journalist. Darüber haben wir doch nun lange genug debattiert. Ein Mann, der solche Plädoyers verfasst wie du, taugt mehr dafür als jeder meiner Kolumnisten. Und da habe ich mir schon die Besten ausgesucht. Und außerdem hast du eine Vergangenheit aufzuweisen, die dich für unser Vorhaben glaubwürdig macht, ja, geradezu prädestiniert. Was willst du damit sagen? Nun, ich kenne die Geschichte des idealistischen Jünglings Jacques Chaval, der ein Anwalt für die Armen werden wollte. Wie du Paris erobert hast. Deine Frau hat es Lucille erzählt. Ich bin nicht dagegen, den Mann zu verteidigen, gut zu verteidigen, in deinem Sinne. Aber? Aber den Artikel schreibe ich nicht. Ich habe mir nun aber einmal in den Kopf gesetzt, dass ich ihn von dir will. Und ich will nicht mehr. Tja, dann lies dir mal unseren Vertrag durch. Ach, den kenne ich. Darin steht nicht, dass ich meine Lebensgeschichte mitverkaufen muss. Nur, es gibt eine Klausel, kleingedruckt, die der Redaktion das Recht einräumt, bei Kenntnis zusätzlicher, die Öffentlichkeit interessierender Fakten, diese dem Artikel des Autors beizufügen. Ach, eine Erpressung? Aber mein Bester, jetzt heißt es doch, die Worte vorsichtiger zu wählen. Du riskierst sonst eine Beleidigungsklage. Also dramatisier doch die Geschichte nicht so sehr. Glaub mir, wir einigen uns ganz friedlich. Hallo? Hallo? Eines Tages hatte ich ein Zimmer, ein kleines Zimmer für mich allein. Na, das war doch ein guter Anfang. Auch um nun die Familie nachzuholen. Du verdientest genug. Das Zimmer hatte Fenster, Schrank, Wasser aus dem Hahn. Es kostete kaum mehr als die Barackenunterkunft. Es war nur die Bedingung, dass ich allein wohnte. Ich hängte meine Sachen in den Schrank, packte die Seife aus und hinter der Nebenwand sang die ganze Zeit eine Frau. Auf einer Schallplatte, hinter einer Wand. Wie die Frauen bei uns zu Hause. Manchmal glaubte ich, sie riefe mir was zu. Da sah ich wieder meine Frau und meinen Sohn und die armseligen Holzhäuser unseres Dorfes und den ausgetrockneten Boden. Gegen ihn kämpft man wie ein Riese, um satt zu werden. Bist du denn niemals mit Freunden ausgegangen, tanzen, ins Kino oder durch die Straßen gebummelt? In einer Stadt wie Paris gibt es genug Abwechslung. Ich war allein. Kanntest du zu jener Zeit eigentlich schon diese Eliane? Eines Nachts kehrte ich wieder in mein Zimmer zurück. Es regnete. Da geschah es. Durch die Regentropfen, von sehr weit, vom Ende der Nacht, aus der Tiefe der Stadt hörte ich es. Es kam behutsam näher, im Schritt, ohne Eile, ganz allein auf den Straßen. Allein in der großen Stadt kam das Pferd zu mir. Ja, willst du mich zum Narren halten? Ich habe dich nach Elian gefragt und du erzählst mir was von einem Pferd. Du hast geträumt oder fantasiert oder was weiß ich. Und plötzlich schnaubte das Pferd zweimal, sehr laut, wie mein graues Pferd zu Hause. Sein Geruch, das warme Fell. Der weiße Fleck über der Stirn. Und im ruhigen Klang seiner Hufe entfernte es sich wieder, als ob es heimkehrte nach getaner Arbeit. Und ich folgte ihm in Gedanken. Zurück in die Berge. Ich erzählte Albert davon, dass ich meinen Koffer packen würde. Ich sah mich schon hinter dem Flug. Und warum bist du dann nicht gefahren? In der Stadt kann man nichts im Voraus wissen. Auch nicht, dass man die trifft, auf die man so lange gewartet hat. Überall gewartet hat, im Café, im Zimmer, in der Metro. Ich nehme an, du sprichst jetzt von deiner Freundin Eliane, Eliane Duchemin. Hast du sie im Betrieb kennengelernt? Ja, ja, sie arbeitete im Keller, hinter einer Tür, auf der Archiv stand. Albert hatte mich einmal dorthin geschickt. Der Raum war voller Regale. Alles erinnerte an eine Höhle, an eine Grotte. Als du das erste Mal zu mir kamst, habe ich dich nicht gehört. Du hast geschrien. Das Geräusch, ich dachte, eine Ratte. Vielleicht bin ich eine. Zwischen den Regalen sah ich nur einen Rock und hübsche Beine. Hatte dir das die Sprache verschlagen? Du sahst so schön aus in dem karierten Rock. Ewig jung, ewig schön, ewig reich, ewig berühmt und geliebt. Du sagtest, das Archiv sei dein Reich. Niemanden würdest du hereinlassen. Nur manchmal eine junge Kollegin. Die Kleine ist einfach zu schüchtern. Lässt sich alles gefallen. Und du? Ich predige ihr die Revolte gegen die Hierarchie. Was ist das? Das sind alle die, die über diesem Mädchen, über dir und über mir stehen und die uns etwas befehlen. Woher weißt du das alles? Von deinen Eltern? Sie sind umgekommen im Krieg, bei einem Bombenangriff. Ich war noch ganz klein. Ich bin bei einem Onkel auf dem Lande aufgewachsen. Jeden Mittag sahen wir uns. Und wir hatten so lange Zeit, bis über uns wieder die Sirene heulte. Dann waren wir wieder sehr weit voneinander entfernt. Wie Reisende in zwei Zügen. Solange aber alles ruhig war, fühlten wir uns wohl. Und hatten nur Angst vor dem Weiterlärmen der Maschinen, oder? Wenn wir an die Stadt über uns dachten, als erwarte auch uns ein Bombenangriff oder das Ende der Welt. Deine Kollegen, wussten sie von dir und Elian? Albert zum Beispiel. Sie sahen es doch bestimmt nicht gerne. Du warst schließlich Ausländer und Elian war Französin. Bald trafen wir uns auch abends auf der Straße wieder. Neben dem Gitter der Metro wartete ich auf sie. Und wenn sie kam, wurde alles freundlich. Ich hatte vor der Stadt keine Angst mehr. Ich spürte die warmen Motorhauben der Autos neben mir, die leuchtenden kleinen Scheinwerfer. Werden wir eines Tages auch ein Auto haben? Vielleicht, aber ich brauche es nicht. Dich habe ich überall gesucht. Mich überall? Deine Kapuze, deine Brille. Glauben Sie, Monsieur, dass man neu beginnen kann? Anders hat man das Recht dazu. Ich mit Eliane zusammen glaubte es sofort, von dieser Nacht an. Mir war, als ob ich ein neues Land betrete. Und jeden Abend trafen wir uns nun bei ihr, für die ganze Nacht. Und eroberten uns, ein Stück nach dem anderen, von diesem unbekannten Land, unserem Land. Das ging 2 Wochen so, dann... Ja, weiter. Dann kam Elians Onkel. Das Zimmer in der Rue du Surmelon war immerhin auf seinen Namen gemeldet. Wir gingen am anderen Tag in meine Pension, aber der Verwalter untersagte Besuche auf den Zimmern. Ja, das sind nun mal die Vorschriften. Oder meinst du, wir würden sonst auch nur einigermaßen die Prostitution unter Kontrolle haben? Ich brachte Elian nach Haus und ging in meine Pension zurück. Unter meiner Tür steckte ein Brief. Der zweite von meinem Sohn. Er bedankte sich für das kleine blaue Auto, dass er sich gefreut habe. Für einen winzigen Augenblick sah ich sein lachendes Gesicht. Aber wie Rauch war es wieder vorbei. Ich konnte nicht einschlafen. Ich hatte nur noch Elian. Gut, du hattest eine Freundin. Das ist doch normal, wenn man so lange von zu Hause fort ist. Kein Grund zur Aufregung. Nur Eliane konnte mir helfen. Doch sie kümmerte sich kaum um mich. Sie kam zu spät, wenn wir verabredet waren. Sie dachte an etwas, das spürte ich. Sie müsse viel telefonieren und schreiben, sagte sie mir. Und dann nach einer Woche war sie wieder wie früher. Mit lachendem Gesicht kam sie mir entgegengerannt. Rate, was es Neues gibt. Ich weiß nicht. Du errätst es nicht? Nein. Wir haben eine Wohnung, ein Zimmer, eine Küche für einen Monat im Voraus bezahlt. Freust du dich nicht? Du bist also mit ihr in die Vorstadt nach Saint-Denis gezogen. Auch von dort liegt eine günstige Aussage des Hausbesitzers über dich vor. Unter der Küche war ein Hof, gegenüber ein Schuppen. Ein Junge spielte unten mit Sand und einem kleinen Auto. Wir hatten ein Regal und Töpfe, Gardinen und Blumen vor den Fenstern. Wir waren eingerichtet wie für die Ewigkeit. Na los, was brauchen wir noch? Du schreibst es auf die Liste, ja? Fang endlich an. Zwei Glühbirnen? Genau, zwei Glühbirnen. Eine große Schachtel Streichhölzer. Genau. Ein neues Gasrohr. Unbedingt. Oh, die Liste wird ja immer länger. So viel Geld haben wir gar nicht. Was wir nicht bezahlen können, stehlen wir einfach. Ich war wie verwandelt. Als ob ich ein neues Leben habe, einen neuen Namen. Die Tage vergingen wie hinter dem Pflug. Ruhig. Jeden Abend war ich sicher, Eliane wiederzufinden. Du willst damit sagen, trotz der ungeregelten Situation, in der ihr lebtet, warst du jetzt glücklich. Du fühltest dich zum ersten Mal, seit du in der Stadt warst, sicher. Und das dauerte 3 Monate. Einmal begann es sehr spät in der Nacht zu regnen. Ich wachte auf. Hinter den Fensterläden prasselten die Tropfen. Ich dachte an das Pferd, das eines Abends ganz allein in der alten Straße an der Pension vorbeigekommen war. Ich dachte an den weißen Fleck über seiner Stirn, an seine ruhigen Ohren, an seine verborgenen Augen. Jetzt sagte ich mir, jetzt hat es jemanden gefunden. Einmal ließ mich Eliane 5 Tage lang allein. Sie besuchte ihren Onkel auf dem Lande. Sie fehlte mir so sehr, dass ich am anderen Morgen, wie krank war ich, hatte keine Kraft zum Aufstehen, keinen Mut. Da war so etwas wie Fieber in mir, überall Schmerzen. Ich hatte nur den Wunsch, mich wieder hinzulegen. Flucht in die Krankheit, mein Lieber, ein bekanntes psychologisches Problem. Aber deine Freundin kam doch zurück aus Saint-Mère-Église, das wusstest du doch. Sie sagte mir, wir müssten beide mal dorthin fahren. Du weißt nicht, wie gut es tut, den Duft der Bäume einzuatmen. Durch das Dorf gehen, durch den Wald. Ich kenne das. Was ist das? Dein Kalender. Und? Für den heutigen Tag hast du ein Kreuz gemalt. Heute kennen wir uns 3 Monate, verstehst du? 3 Monate. Mir ist, als wären wir schon immer zusammen. Ach, du übertreibst. 5 Tage warst du nur fort. Sie sind mir länger als 1 Jahr vorgekommen. Ich habe uns Walnüsse mitgebracht, frisch gepflückt, für uns. Ich esse Nüsse nur, wenn sie frisch sind. Ich öffnete die Nüsse mit der Spitze meines Messers. Ich zog behutsam die Schalen auseinander und gab sie ihr. Sie holte vorsichtig die Nüsse aus der Schale und gab sie mir zwischen 2 Fingern, als ob wir die Ringe wechselten. So war das. Ich war so glücklich, dass ich nichts sagen konnte. 2 Tage später war sie tot. Die Umstände, die genauen Umstände. Ein Sonnabend wie jeder andere. Wir waren aus dem großen Laden gekommen mit Paketen, Reistüten, Fleisch. Wir standen in unserer Wohnung. Eliane sah vom Fenster aus den Händler mit den Röstkastanien. Sie nahm ihre Tasche und ging noch einmal runter. Auf die große Straße von Saint-Denis. Der Händler auf der anderen Straßenseite, in Rauch gehüllt. Die Autos fuhren sehr schnell an ihm vorbei. Erzähl mir jede Einzelheit, an die du dich erinnerst. Hörst du? Eliane trat aus dem Haus. Leise. Bleib hier, Elian, komm zurück. Nein, ich will die Röstkastanien für dich holen. Am Rande der Fahrbahn neigte sie den Kopf und kramte in ihrer Tasche nach Kleingeld, als ob das Überqueren der Straße etwas kosten würde. Ich will sie nicht, Elian. Sie sind mein Geschenk. Vor 3 Monaten. Denke daran. Wir wollen feiern heute. Und dann betrat sie die Straße. Bleib, Elian! Nein, ich bin wie ein Soldat, aber ich gebe mir meine Befehle allein. Das Auto sah ich nicht. Nur Elian sah ich. Elian! Wie von einer Kugel getroffen, drehte sie sich da unten auf der Straße. Drehte sich einmal, zweimal. Ich muss weitergehen, versteh doch. In diesem Moment habe ich sie am meisten geliebt. Monsieur, sie hatte Mut. Ihre Tasche an sich gepresst, ging sie weiter. Nach 3, 4 Schritte. Sie kommt dem anderen Fußweg näher, dem Duft der Röstkastanien. Und dann ein letzter Schritt. Weiter! Jetzt kam der zweite Wagen aus der anderen Richtung. Und den sah ich. Genau. Ganz deutlich. Ein blaues, böses Auto. Mit geschlossenen Fenstern. Wie ein Panzerwagen. Es wollte nicht langsamer fahren, nicht ausweichen. Ich hörte den Zusammenprall. Elian ließ die Tasche fallen. Mit ihren ausgestreckten Armen schien sie auf dem Teer etwas zu suchen. Weißt du, mein Freund, wenn da einer eines Tages hineinfällt in deine Grube, der wird nicht nur einmal überfahren, sondern viele Male. Aber Elian. Doch viele Male, wie ein Hund auf der Straße, wie ein Hund. Die Polizei kam und breitete eine Decke über Elian, zog Kreidelinien und forderte uns auf, weiterzugehen. Und am Abend fuhren die Autos schon wieder in beide Richtungen, wie immer, in voller Geschwindigkeit. Im Innern der Stadt heulte eine Sirene auf und ein Flugzeug zog hoch am Himmel vorüber, in den Krieg. Warum in den Krieg? Das weiße Auto kam und sie legten Elian auf eine Bahre. Hinter den Scheiben mit Vorhängen lag sie wie im Glassarg. Dann fuhr der Wagen blitzschnell los. Ganz weiß. Wie für eine Hochzeit. Man ließ noch in der Ferne sein Horn tuten und das blaue Licht aufleuchten. Als brächte man sie zu einem Fest in die Stadt, um sie zu opfern. Für eine Prozession. Jetzt müsste doch die Stadt endlich zufrieden sein, dachte ich. Und ich bekam Lust, etwas zu tun, was mich rächen und trösten könnte. Das hast du dann ja auch getan. Ich wollte mit der Stadt meine Rechnung begleichen. Und zwar gründlich getan. Meine Rechnung begleichen. Ohne Elian hatte nichts mehr einen Sinn, das eine und das andere nicht. Ich wollte zurück in die Berge, zur Frau, zum Sohn. Das wäre das einzig Richtige gewesen und der richtige Augenblick dafür. Ich konnte die Stadt nicht verlassen, bevor Elian begraben war. Ich musste die Totenwache für sie halten. Totenwache, damit sie Ruhe findet, wie bei uns im Dorf. Und ich konnte die Totenwache nur dort halten, wo ich ihr begegnet war. In der Stadt. Also ging ich los, bis ich eine weiße Kirche sah. Ganz weit oben auf einem Hügel. Eine breite Treppe. Hunderte von Stufen. Wie eine Pilgerfahrt war das. Und ich glaubte, dort oben das erlösende Wort zu finden. Das Wort, das Trost schenkt. Sacré-Cœur, nicht wahr? Als ich aber ganz oben stand und mich herumdrehte, sah ich die Stadt. Sie war so groß. Größer als alles andere. Tausende von Straßen, Fenster, Türen. Alles grell vom Licht. Wie unter Schweißbrennen. Du hattest gegenüber anderen so viele Vorteile. Eine Arbeitsstelle. Sogar eine Wohnung. Regelmäßigen Lohn. Sozialversicherung. Bis ich unter Bäumen, zwischen Kotflügeln und Motorhauben eine Bank fand. Bäume. Hier konnte ich an sie denken. An ihr Gesicht. An ihre Worte. Ihren Duft. Ein großes Lastauto hat mich aufgeschreckt. Es bremste genau neben mir. Ich rührte mich nicht. Wie im Krieg ging in der Kabine ein kleines Licht. Krieg, an. Krieg, Krieg, immer wieder Krieg. Weißt du, was das ist? Gefahr, tägliche Angst, Tod, immer. Furcht. Das ich bin ist mit Krieg. Der Stadt in du Krieg. Kanntest sie drei sie Monate hat gut. Mir Elian genommen. Du kanntest sie drei Monate, aber wer weiß, was nach drei Jahren noch zwischen euch gewesen wäre. Einmal, als ich mit der Metro fuhr, stieß der Zug aus dem Tunnel heraus auf eine große Brücke zu. Beiden Seiten von ihr konnte man in die Wohnungen hineinsehen. Die Menschen sahen aus wie Wachsfiguren. Der Mann unbeweglich im Sessel mit der Zeitung. Der Junge über das Heft gebeugt. Die Frau neben dem Tisch. Die Familie bewegungslos auf den großen Suppenlöffel starrend. Sie alle sahen aus wie bereits tot. Wie aus einer anderen Zeit. Als ob die Stadt von Asche überflutet worden wäre, von Gas. Sie alle hatten sich nicht mehr rechtzeitig retten können. Wo war Elian? Wenn in einer Stadt so viele Menschen wohnen, muss sie dann nicht allen gehören, die Stadt wie das Meer? Natürlich, die Stadt gehört allen, dir, mir, allen. Jeder kann frei darin herumlaufen, wie es ihm gefällt. Völlig frei. Elian, als du noch bei mir warst, glaubte ich, die Stadt gehöre allen. Ganz fest glaubte ich daran. Nur wenn man richtig hinsieht, gehört die Stadt in Wirklichkeit nicht allen. Wenn man genau aufpasst, merkt man, dass es in der Stadt zwei Rassen gibt. Zwei Arten, die, die befiehlt, und die andere, die an der großen Treppe wartet. An jener Treppe, von der keiner weiß, wohin sie führt. Worauf wir zusteuern? Gemeinsam steuern wir einer neuen Gesellschaft entgegen. Jawohl, mein Lieber. Und jeder hat darin seinen Platz, du auch? Nein, Monsieur. Ich bin in der Stadt nichts. Nicht mehr als einer, der im Sommer von einem Bauernhof zum anderen zieht, von einer Weinlese zur anderen. Ich habe das Recht zu arbeiten. Das ist alles. Sonst nichts. Nichts zu sagen. Und das dachte ich damals schon. Und ich wollte den Autos Fußtritte versetzen. Sie zertrümmern, verbrennen. Sie hatten mir alles geraubt. Meine Frau, meinen Sohn, Elian. Und die Vorstellung, die ich einmal von mir hatte. Von dem Baum, dem Kieselstein, alles. Sogar das Pferd. Ach was, Tatsachen, mein Freund. Wohin gingst du dann? Gleich in die Rue Saint-Denis? Autos. Überall Autos auf den Straßen. Warme Motorhaube. In meiner Tasche hatte ich das Messer, die Nüsse, das Stück Holz zum Schnitzen. Das Messer gezogen. Ein Auto rückte hinter mir, stieß mich an. Es war der Kotflügel. Ich musste zurückspringen. Das Auto hupte immer noch, wütend. Es drehte absichtlich auf mich zu. Es wollte mich überfahren, wie Elian. Da zog ich das Messer, um mich zu verteidigen. Das Auto war stärker. Ich stieß zu, irgendwohin gegen den Kotflügel, den Scheinwerfer, die Motorhaube. Ich stieß und stieß. Es war nicht zu treffen. Es fuhr weiter. Hölle auf, war vorbei. Aber warum? Erklär endlich, warum? Da war schon wieder ein anderes Auto. Das Taxi? Ganz nah. Der Fahrer hupte, öffnete das Fenster, schrie auf mich ein. Ich hatte den Arm immer noch in der Luft und ich stieß zu, in ihn hinein, ohne hinzusehen. Erst als ich seine Augen weit geöffnet sah, wusste ich, die Stadt hatte auch mich rasend gemacht. Und ich warf das Messer weg. Messer für die Äpfel und die Nüsse. Als man dich zu Boden warf, sah es nach Aussagen aller Zeugen so aus, als ob du etwas suchtest. Was? Das Messer? Als ich am Boden lag, war mir, als ob endlich die ganze Stadt aus mir herausfloss. Und ich schrie, bringt sie um! Bringt die Stadt um! Zufrieden, Monsieur Chaval? Der Staatsanwalt sagt, eine banale Angelegenheit. Nicht sehr aufregend, das Ganze. So? Der Prozess soll in 14 Tagen sein? Ja. Vielleicht hätte man den Mann seinem Arzt schicken sollen. Sie verstehen, ein Nervenarzt. Der Mann ist nicht verrückt. Der ist so normal wie wir beide. Hat er Ihnen was mit dem Pferd auch erzählt? Ja. Na und? Manchmal wehrt man sich mit aller Macht, etwas zu akzeptieren, was man eigentlich schon lange weiß. Im Vorraum wartet ein Mann auf Sie, ein Monsieur Richard. Richard also? Kommen Sie vor dem Prozess nochmal? Es ist absurd. Aber er ist wirklich unschuldig. Es war aber sein Messer. Natürlich, es war sein Messer. Er ist trotzdem unschuldig. Verstehen Sie, Caillou? Nein, Monsieur Chaval. Warum sind wir alle so gleichgültig? So abgestumpft? Ist es vielleicht wirklich wie eine Krankheit? Aber Monsieur Chaval... Schon gut, mein Lieber. Ich bin nur etwas überarbeitet. Das ist alles. Schon wieder vorbei. Der Aufschrei. Hörspiel von Hans Bräunlich. Nach der Erzählung Das Pferd in der Stadt von Jean Pellegris. Musik Georg Katzer. Es sprachen Wilfried Ortmann, Wolfgang Penz, Rudolf Christoph, Petra Killing, Ingeborg Meczinski und Klaus Piontek. Ton Jürgen Wollermann, Regie Fritz Göhler, Produktion Rundfunk der DDR 1976.